Filme der Woche. Sie wissen, am Donnerstag ist es wieder soweit. Die kommen heute aus dem schönen Tessin. Denn da verweilt gerade Anke Lewicke, unsere Filmkritikerin. In Locarno finden ja die 70. Filmfestspiele statt. Und bevor wir uns hier mit den Filmen beschäftigen, die heute in unsere Kinos kommen, Anke Lewicke, wie geht's Ihnen eigentlich dort in Locarno? Ja, bestens. Es ist ja ein unheimlich schöner Ort, ja. Und ich bin auch mit den Heidi-Filmen sozialisiert worden. Und wenn ich dann in die Berge blicke, dann kommt immer bei mir so ein Heidi-Gefühl auf. Da möchte ich einen Dirndl anziehen und eben nach oben gehen und wandern. Aber jetzt kommen mir bei dieser Vorstellung immer andere Bilder in die Quere, weil vorgestern hatte hier der Mann aus dem Eis von Felix Randau Premiere auf der Piazza Grande und da spielt Jürgen Vogel Ötzi. Und jetzt auf einmal hat Heidis Großvater immer einen Feller an und ich muss eben wie Jürgen Vogel als Ötzi oben auch hoch auf Bäume klettern, Vogelnester plündern und die Natur ist nicht mehr meine Spielwiese, sondern mein Feind. Also von diesen Bildern muss ich mich erstmal wieder erholen und wieder zu meinen Heidi-Bildern zurückkommen. Von den Tessiner Bergen in den hohen Norden nach Norwegen. Dort spielt nämlich der neue Film Helle Nächte des Regisseurs Thomas Arslan und der schickt einen Vater und seinen Sohn auf einen gemeinsamen Trip. Die beiden sind sich fremd, weil der Sohn nicht bei seinem Vater aufgewachsen ist und dementsprechend kurz angebunden fällt auch die Konversation zwischen den beiden aus. Warum trampen wir nicht einfach? Wir haben es doch nicht eilig. Außerdem müssen wir auch nicht die ganze Zeit im Auto sitzen. Wieso denn nicht? Ist doch viel bequemer. Hätten wir mehr Benzin gehabt, wären wir sowieso mit dem Auto gefahren. Ja, wir sind aber liegen geblieben und jetzt machen wir das Beste draus. Versuch's doch einfach zu genießen. Was gibt's denn daran zu genießen? Tja, Anke Lewicke, Auto und Landschaft spielen da offenbar eine wichtige Rolle in diesem Film. Kann man denn Helle Nächte als Roadmovie bezeichnen? Ja, das würde ich auf alle Fälle sagen. Und zum Roadmovie gehört ja auch ebenso ja eine schöne Landschaft. Und diese Landschaft da oben im hohen Norden, die hat sowas ganz Karges, Abgeschiedenes. Also das sind schon Schauwerte und sie bieten Vater und Sohn eben auch Entspannung, wenn sie dann aus dem Autofenster da herausblicken. Weil im Auto herrscht natürlich Spannung, weil die beiden sind eben nicht zusammen miteinander groß geworden. Und deshalb haben sie keine gemeinsame Sprache, keine gemeinsamen Rituale. Und das Auto wird dann eine Art Druckkammer, ein Versuchslabor und Thomas Arslan ist wirklich ein sehr guter Beobachter, also er hält so die kleinsten Spannungen fest, dann mal ganz zarte Annäherung und dann natürlich auch diese unterdrückte Wut des kleinen Sohnes, weil der Vater nie bei ihm war, also es gibt sozusagen schöne Landschaften zu sehen, aber man kann auch Gefühle beobachten. Warum hat sich denn nun der Regisseur Thomas Arslan ausgerechnet Norwegen als Schauplatz ausgesucht? Ja, das hat mit der Familiengeschichte zu tun, weil Michael, also der hatte auch einen Vater, der abwesend war, der ist nämlich nach Norwegen gezogen und Norwegen ist ja auch so ein Symbol für die absolute Einsamkeit, für die Ruhe. Und dieser Vater stirbt eben und Michael will auf einmal wissen, wie dieser Mann gelebt hat und da nimmt er eben seinen Sohn Louis mit und für Louis ist es dann ganz interessant, dass er seinen Vater dabei zusieht, wie er unter seinem abwesenden Vater gelitten hat und dann ist jetzt die große Frage des Films, können diese beiden die Wiederholung durchbrechen? Also man kann sagen, dass der Schauplatz die Familiengeschichte einerseits präsent macht, andererseits diese hellen Nächte, die haben ja auch so etwas, dass man sich nie entspannen kann. Und das passt ja auch zu dieser Vater- und Sohn-Geschichte. Dann gibt es so ein irreales Licht, es wird eben nie dunkel. Also alles ist in der Schwebe, alles ist möglich. Und das passt eben auch alles zu der ganzen Atmosphäre von diesem Film. Helle Nächte, einer der Filme, die heute in die Kinos kommen. Wir wechseln das Genre, kommen zu einer Musiklegende, nämlich zu Dalida. Und die sang ja in vielen Sprachen. Ihr Repertoire reichte von Pop über Disco bis hin zum Chanson. Und sie wollte sich stets auch ihr eigenes Leben, ihre Gefühle in diesen Liedern widerspiegeln. Ich singe Je suis malade. Das würde ich nicht machen. Das passt nicht zu dir. Ich finde schon. Aber dein Publikum, das will mit dir träumen. Überlass das Gejammer den anderen. Da ist was dran, finde ich. Mein Publikum will von mir aufrichtige Lieder. Das war Dalida, ein Ausschnitt aus diesem Film. Gescheiterte Liebesbeziehungen, Depressionen, Selbstmord. Das war ein ziemlich bewegtes Leben, das sie da geführt hat. Wie setzt denn die Regisseurin Lisa Azuelos das um? Na, wenn ich jetzt fies wäre, würde ich sagen, es ist ein bebilderter Wikipedia-Beitrag. Aber ich muss zugeben, dass diese Bebilderung, da haben sie sich schon viel Mühe gegeben. Also bei den Kostümen, bei den Schauplätzen, das ist wirklich eine Zeitreise in die 60er, 70er Jahre. Also diese schönen, engen, figurbetonten Kleider von ihr und dann die Männer, die so lässig und cool zu knapp sitzende Anzüge tragen. Das macht schon alles was her. Das ist alles mit fließenden Bewegungen aufgenommen. Aber dieselbe Optik gibt es dann eben auch bei den Krisen, bei ihren Nervenzusammenbrüchen. Da könnte der Film dann ja auch mal innehalten. Also das ist alles so sehr rein faktisch, ohne mal in die Tiefe zu gehen, ohne dass man wirklich ein Gefühl als Zuschauerin bekommt, was diese Frau eigentlich bewegt hat. Also das Einzige, was der Film sich dann traut, ist also, dass er die Chronologie der Fakten so ein bisschen durcheinander wirft. Also er sieht gut aus, aber er erzählt wenig Neues. Wenigstens die Musik schön? Die Musik ist schön, die Gesangsnummern sind ganz toll und da spürt man dann auf einmal, wie diese Sängerin wirklich ihr Leben in den Nummern gelebt hat. Also das habe ich mir dann wirklich gerne angehört und Je suis malade, ich bin krank, das passte dann einfach auch so und deshalb ja, habe ich mir den Film dann doch auch wieder ganz gerne angeschaut. Unsere Filmkritikerin Anke Lewicke über zwei der Filme, die jetzt in den Kinos anlaufen, hierzulande, Dalida und Helle Nächte. Ihre Kritiken stehen natürlich auch im Netz unter deutschlandfunkkultur.de. Danke an Anke Lewicke und noch eine schöne Zeit im Tessin. Mache ich mir. Tschüss.